Neue Wege der Kurzzeittherapie. Neurolinguistische Programme. Von Richard Bandler und John Grinder. Vorwort von John O. Stevens. Seit ich vor über 20 Jahren Student bei AB Maslow war, habe ich mich intensiv mit Erziehung, Therapien, Wachstumserfahrungen und anderen Methoden zur persönlichen Veränderung auseinandergesetzt. 10 Jahre später traf ich Fritz Perls und ich versenkte mich in die Gestalttherapie, da sie mir effektiver erschien als die meisten anderen Methoden. Tatsächlich funktionieren alle Methoden nur mit einigen Menschen und mit bestimmten Schwierigkeiten. Die meisten Methoden haben höhere Ansprüche, als sie einlösen. Und die meisten Theorien haben nur wenig Beziehung zu den Methoden, die sie beschreiben. Als ich zum ersten Mal mit dem neurolinguistischen Programmieren, NLP, in Berührung kam, war ich sowohl fasziniert als auch sehr skeptisch. Ich war streng erzogen in dem Glauben, dass Veränderungen langsam vor sich gehen, in der Regel verbunden mit Schwierigkeiten und Leiden. Mir fällt es immer noch schwer zu akzeptieren, dass ich eine Phobie oder ein vergleichbar langfristiges Problem ohne alle Schmerzen in weniger als einer Stunde kurieren kann. Obwohl ich das wiederholt gemacht habe und gesehen habe, dass die Ergebnisse andauern. Alles in diesem Buch ist explizit und kann von Ihnen in Ihrer eigenen Erfahrung schnell verifiziert werden. Es ist kein Hokuspokus und Sie werden nicht dazu angehalten, ein neues Glaubenssystem zu übernehmen. Sie werden nur gebeten, Ihr eigenes Glaubenssystem so lange außer Kraft zu setzen, dass Sie die Konzepte und Vorgehensweisen der NLP mit Hilfe Ihrer eigenen sensorischen Erfahrung testen können. Dazu werden Sie nicht lange brauchen. Viele der Behauptungen und Vorgehensweisen in diesem Buch können in wenigen Minuten oder Stunden überprüft werden. Wenn Sie skeptisch sind, so wie ich es war, schulden Sie es Ihrer Skepsis, es zu überprüfen und herauszufinden, dass die unverschämten Behauptungen in diesem Buch valide sind. NLP ist ein explizites und leistungsfähiges Modell menschlicher Erfahrung und Kommunikation. Mithilfe der Prinzipien des NLP können Sie jede menschliche Aktivität detailliert genug beschreiben, um viele tiefgreifende und dauerhafte Veränderungen schnell und ohne Anstrengung herbeiführen zu können. Einige spezifische Beispiele dessen, was Sie lernen können. Erstens Phobien und andere unerfreuliche Gefühlsreaktionen in weniger als einer Stunde zu kurieren. Zweitens Kindern und Erwachsenen mit Lernstörungen, Buchstabier- und Leseschwierigkeiten usw. bei der Überwindung ihrer Begrenzungen zu helfen, oft in weniger als einer Stunde. Drittens unerwünschte Gewohnheiten in wenigen Sitzungen zu eliminieren, Rauchen, Trinken, Fettsucht, Schlaflosigkeit und so weiter. Viertens, die Interaktionen von Paaren, Familien und Organisationen so zu verändern, dass sie befriedigender und produktiver werden. Fünftens, viele körperliche Schwierigkeiten in wenigen Sitzungen zu kurieren. Nicht nur die meisten derjenigen, die als psychosomatisch eingeschätzt werden, sondern auch einige andere. Dies sind schwerwiegende Behauptungen. Erfahrene NLP-Praktiker können sie mit soliden, sichtbaren Ergebnissen belegen. In seinem jetzigen Entwicklungsstadium kann das NLP eine Menge erreichen, aber es kann nicht alles. Wenn das, was wir demonstriert haben, etwas ist, das ihr gern hören wollt und können wollt, könnt ihr genauso gut eure Zeit dafür verwenden, es zu lernen. Es gibt viele, viele Dinge, die wir nicht können. Wenn ihr euch darauf einrichtet, nach etwas zu suchen, das nützlich für euch sein wird und das lernt, anstatt euch zu bemühen, herauszufinden, an welchen Stellen das, was wir euch darstellen, unhaltbar ist, ihr werdet sie sicher finden, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Auch wenn ihr es kongruent anwendet, werdet ihr häufig feststellen, dass es nicht funktioniert. Und wenn das der Fall ist, schlage ich vor, dass ihr etwas anderes macht. NLP ist erst ungefähr 4 Jahre alt. Und viele der nützlichsten Interventionsmuster, Patterns, wurden erst innerhalb der letzten 1 bis 2 Jahre entwickelt. Wir fangen gerade erst an, die Menge der Möglichkeiten zu sichten, wie dieses Material genutzt werden kann. Und wir machen das sehr, sehr ernsthaft. Was wir zurzeit tun, ist nichts anderes, als zu untersuchen, wie diese Information genutzt werden kann. Bis jetzt ist es uns noch nicht gelungen, die Vielfalt der Möglichkeiten zu erschöpfen, wie dieser Stoff kombiniert und angewendet werden kann. Und wir wissen auch noch nicht, wo die Grenzen für eine mögliche Nutzung dieser Informationen zu suchen sind. Einige Dutzend möglicher Anwendungen haben wir in diesem Seminar erwähnt und demonstriert. Das ist eben die Struktur der Erfahrung. Punktum. Bei systematischer Anwendung konstituiert es eine jeweils vollständige Strategie zur Erreichung jeder auf bestimmtes Verhalten bezogenen Zielsetzung. Tatsächlich gibt es für das NLP neben den oben erwähnten therapeutischen viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Mit Hilfe der gleichen Prinzipien können Menschen geschult werden, die auf irgendeinem Gebiet über ein ungewöhnliches Talent verfügen, mit dem Ziel, die Struktur dieses Talentes zu bestimmen. Diese Struktur kann dann anderen gelehrt werden, denen auf diese Weise die Grundlage für die gleiche Fähigkeit gegeben wird. Diese Vorgehensweise führt zu einer generativen Veränderung. Das heißt, die Menschen lernen, neue Talente und neues Verhalten bei sich und bei anderen hervorzubringen und kreativ zu entwickeln. Ein Nebeneffekt solcher generativer Veränderung ist, dass viele der problemerzeugenden Verhaltensweisen, die sonst Gegenstand therapeutischer Bemühungen gewesen wären, ganz einfach verschwinden. In einer Hinsicht ist nichts, was NLP leisten kann, neu. Es gab immer schon spontane Remissionen, Wunderkuren und andere plötzliche und rätselhafte Veränderungen im menschlichen Verhalten. Und es gab immer schon Menschen, die es irgendwie gelernt haben, ihre Fähigkeiten in außergewöhnlicher Weise zu nutzen. Wirklich neu ist beim NLP die Möglichkeit, solche außergewöhnlichen Menschen und Erfahrungen systematisch zu analysieren, sodass sie für andere Menschen in einem großen Ausmaß verfügbar werden. Melkerinnen in England wurden immun gegen Pocken schon lange bevor Jenner die Pocken bei Kühen und die Pockenschutzimpfung entdeckte. Heute ist diese Krankheit, die jährlich Hunderttausende tötete, aus der menschlichen Erfahrung eliminiert. In der gleichen Weise kann NLP viele Schwierigkeiten und Risiken des Lebens, denen wir heute begegnen, eliminieren und das Lernen und das Verändern von Verhalten viel leichter, produktiver und aufregender machen. Wir sind im Begriff, einen gewaltigen Schritt zu tun in Bezug auf menschliche Erfahrung und Fähigkeiten. Es gibt eine alte Geschichte über einen Klempner, der gerufen wurde, um das riesige Kesselsystem eines Dampfschiffes zu reparieren, das nicht mehr richtig funktionierte. Nachdem er dem Maschinisten mit seinen Ausführungen über die vorliegenden Schwierigkeiten zugehört und ihm ein paar Fragen gestellt hatte, ging er in den Kesselraum. Er schaute auf das Labyrinth ineinander verschlungener Röhren, lauschte ein paar Minuten auf die Geräusche im Kessel und auf das Zischen des entweichenden Dampfes und befühlte einige Rohre mit seinen Händen. Dann summte er leise vor sich hin, griff in seinen Overall, zog einen kleinen Hammer heraus und schlug einmal leicht auf ein leuchtend rotes Ventil. Sofort arbeitete das ganze System wieder vollkommen fehlerfrei und der Klempner ging nach Hause. Als der Eigner des Dampfschiffes eine Rechnung über $1,000 erhielt, beschwerte er sich darüber, dass der Klempner nur etwa 15 Minuten im Maschinenraum war und forderte eine detaillierte Rechnung. Der Klempner schickte ihm diese. Für einen leichten Schlag mit dem Hammer $0,50. Für das Wissen um die richtige Stelle $999,50. Gesamtsumme $1,000. Wirklich neu ist beim NLP das exakte Wissen, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Dies ist ein aufregendes Buch und eine aufregende Zeit. Eine Herausforderung an den Leser. Im Falle eines Kriminal- oder Spionageromans kann der Leser erwarten, eine Reihe von niedergeschriebenen Anhaltspunkten angeboten zu bekommen. Fragmentarische Beschreibungen früherer Ereignisse. Wenn diese Fragmente zusammengesetzt werden, stellen sie für den aufmerksamen Leser einen ausreichenden Bezugsrahmen zur Rekonstruktion dieser früheren Ereignisse dar, bis hin zu einem Verständnis der spezifischen Handlungen und Motivationen der beteiligten Menschen oder zumindest zum Nachvollzug des Verständnisses, das der Autor am Schluss des Romans anbietet. Der eher flüchtig Lesende wird schlicht unterhalten und kommt zu einem mehr persönlichen Verständnis, dessen er sich bewusst sein mag oder auch nicht. Der Autor eines solchen Romans hat die Verpflichtung, genügend Fragmente bereitzustellen, um eine Rekonstruktion möglich, aber nicht offensichtlich zu machen. Dieses Buch ist ebenfalls der niedergeschriebene Bericht einer Art von Kriminalgeschichte. Jedoch unterscheidet es sich von der traditionellen Kriminalgeschichte in einigen Punkten. Dieses ist der niedergeschriebene Bericht einer Geschichte, die erzählt wurde. Und Geschichten zu erzählen ist eine andere Fertigkeit als Geschichten zu schreiben. Der Geschichtenerzähler muss das Feedback des Zuhörers und Zuschauers benutzen, um zu bestimmen, wie viele Anhaltspunkte er anbieten kann. Er berücksichtigt dabei zwei Arten von Feedback. Erstens das verbale, absichtlich bewusste Feedback, diejenigen Signale, deren Übermittlung an den Geschichtenerzähler sich der Zuhörer, Zuschauer bewusst ist. Und zweitens das nonverbale, spontan unbewusste Feedback, ein kurzes Aufleuchten des Gesichts, ein Stutzen, ein angestrengtes Sich-Besinnen, diejenigen Signale, die der Zuhörer und Zuschauer dem Geschichtenerzähler anbietet, ohne sich dessen bewusst zu sein. Eine wichtige Fertigkeit in der Kunst des Geschichtenerzählens ist es, das unbewusste Feedback dafür zu benutzen, gerade so viel Anhaltspunkte anzugeben, dass der unbewusste Prozess des Zuhörers und Zuschauers zu einer Lösung kommt, bevor er sie bewusst richtig versteht. Solcher Kunstfertigkeit verdanken wir die angenehmen Erlebnisse von Überraschung und Freude. Die Entdeckung, dass wir viel mehr wissen, als wir zu wissen meinen. Wir haben unsere helle Freude daran, solche Erlebnisse in unseren Seminaren zu erzeugen. Und während der folgende Bericht für einen Seminarteilnehmer genug Anhaltspunkte enthalten mag, wird nur der eher scharfsinnige Leser es schaffen, die vorangegangenen Ereignisse ganz zu rekonstruieren. Die verbale Komponente der Kommunikation ist, wie wir in diesem Buch explizit feststellen, am wenigsten interessant und maßgeblich. Sie ist trotzdem die einzige Art von Anhaltspunkten, die dem Leser hier angeboten werden. In der direkten Face-to-Face-Kommunikation ist die Basiseinheit der Analyse die Feedbackschleife. Wenn Sie zum Beispiel den Auftrag hätten, die Interaktion zwischen einer Katze und einem Hund zu beschreiben, könnten Sie es so anfangen. Die Katze faucht, der Hund fletscht die Zähne. Die Katze macht einen Buckel, der Hund bellt. Die Katze, mindestens ebenso wichtig wie die Beschreibung der spezifischen Verhaltensweisen, ist die Beschreibung der Reihenfolge, in der sie auftreten. Jede spezifische Verhaltensweise der Katze wird bis zu einem gewissen Grad nur im Kontext des Verhaltens des Hundes verständlich. Wenn Ihre Beobachtungen aus irgendeinem Grunde nur auf die Katze beschränkt blieben, würden Sie vor der Aufgabe stehen, zu rekonstruieren, womit die Katze interagierte. Isoliert betrachtet ist das Verhalten der Katze sehr viel schwerer, richtig zu verstehen und einzuschätzen. Wir möchten dem Leser versichern, dass die Inkonsistenzen, die plötzlichen Gedankensprünge, die unangekündigten Wechsel in Inhalt, Stimmung und Richtung, die er in diesem Buch entdecken wird, in ihrem ursprünglichen Kontext ihre eigene zwingende Logik hatten. Würden diese sonst sonderbaren Sequenzen wieder in ihren ursprünglichen Kontext eingesetzt, so wäre diese Logik sofort deutlich. Deshalb die Herausforderung: Ist der Leser scharfsinnig genug, diesen Kontext zu rekonstruieren? Oder soll er den sprachlichen Austausch einfach genießen und zu einem nützlichen, eher persönlichen, unbewussten Verständnis gelangen? John Grinder, Richard Bandler. Erstes Kapitel: Sensorische Erfahrung. Repräsentationssysteme und Zugangshinweise. Assessing Cues. Es gibt einige wichtige und radikale Unterschiede in dem, was wir tun, zwischen uns und anderen, die im Bereich der Kommunikation und Psychotherapie Seminare durchführen. Seit wir in diesem Bereich anfingen, beobachten wir, wie brillante Leute interessante Dinge tun und dann später verschiedene ausgefallene Metaphern erzählen, was sie dann Theoriebildung nennen. Sie erzählen Geschichten über Millionen von Löchern oder über Rohrleitungen. Man müsste verstehen, dass der Mensch wie ein Kreis ist, mit Rohren, die aus jeder Richtung kommen. Und alles, was man braucht, ist Draino. Starkes Mittel gegen Abflussverstopfung. Oder etwas Ähnliches. Die meisten dieser Metaphern waren nicht gerade hilfreich für die Leute, im Einzelnen zu lernen, was zu tun ist oder wie es zu tun ist. Einige Leute führen Praxisseminare durch, in denen man angehalten wird, einer Person zuzuhören und zuzusehen, die relativ kompetent ist, in den meisten Bereichen, oder wenigstens in Teilen des Gewerbes, das professionelle Kommunikation genannt wird. Sie demonstrieren mit ihrem Verhalten, dass sie sehr kompetent darin sind, bestimmte Dinge zu tun. Wenn man Glück hat und seine Sinnesorgane offen hält, lernt man einige Dinge zu tun, die sie tun. Dann gibt es noch eine Gruppe von Leuten, die Theoretiker sind. Sie erzählen einem, worin ihr Glaube besteht, über die wahre Natur der Menschen und darüber, wie die vollkommen transparente, angepasste, wahrhafte, authentische etc. Persönlichkeit sein sollte. Aber sie zeigen nicht, wie man irgendetwas tut. Das meiste Wissen im Bereich der Psychologie ist so organisiert, dass das, was wir Modellbildung, Modelling nennen, traditionellerweise Theoriebildung genannt, mit dem vermischt ist, was wir als Theologie betrachten. Die Beschreibung dessen, was Leute tun, wurde vermischt mit Beschreibungen darüber, was Realität ist. Wenn man Erfahrungen mit Theorien vermischt und alles zusammen in einen Topf tut, dann ergibt das eine Psychotheologie. Was in der Psychologie entwickelt wurde, sind verschiedene religiöse Glaubenssysteme mit tatkräftigen Evangelisten, die auf der Grundlage all dieser unterschiedlichen Orientierungen arbeiten. Eine weitere merkwürdige Erscheinung innerhalb der Psychologie ist, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die Forscher genannt werden und die sich nicht mit den Leuten zusammentun, die praktizieren. Irgendwie kam es im Bereich der Psychologie zu einer Trennung, sodass die Forscher keine Informationen mehr für die klinischen Praktiker an die Front liefern und sich nicht mehr auf sie beziehen. Das betrifft die Medizin nicht. Hier versuchen die Leute, die Forschung betreiben, Dinge herauszufinden, die den Praktikern an der Front helfen. Und die Praktiker beziehen sich auf die Forscher und teilen ihnen mit, worüber sie weiteres Wissen brauchen. Noch etwas über Therapeuten. Sie kommen zur Therapie mit einer Reihe von unbewussten Strukturen, die Fehlschläge sehr wahrscheinlich machen. Wenn Therapeuten anfangen, Therapie zu machen, halten sie in inhaltsorientierter Weise danach Ausschau, was falsch läuft. Sie möchten wissen, was das Problem ist, sodass sie den Leuten helfen können, eine Lösung zu finden. Das trifft generell zu, ganz gleich, ob sie regulär ausgebildet wurden oder nicht, ob in akademischen Institutionen oder in Räumen mit Kissen auf dem Boden. Das trifft sogar auf diejenigen zu, die von sich meinen, sie seien prozessorientiert. In ihrem Hinterkopf gibt es eine Stimme, die fortwährend sagt, der Prozess, achte auf den Prozess. Sie sagen, also ich bin ein prozessorientierter Therapeut. Ich arbeite mit dem Prozess. Irgendwie wurde aus dem Prozess ein Ereignis, ein Ding an und für sich. Es gibt ein weiteres Paradox in diesem Bereich. Die überwiegende Mehrheit der Therapeuten glaubt, dass der Weg, ein guter Therapeut zu sein, darin besteht, dass man ein Unbewusstes hat, welches einem alles abnimmt. Sie würden es nicht so nennen, weil sie das Wort unbewusst nicht mögen, aber im Grunde tun sie das, was sie tun, ohne Wissen darum, wie sie es tun. Sie tun es aus dem Bauch heraus. Das ist nur eine andere Art von Unbewussten zu sprechen. Ich glaube, es ist nützlich, Dinge unbewusst tun zu können. Das ist eine gute Art, Dinge zu tun. Jedoch die gleiche Gruppe von Menschen sagt, das letzte Ziel der Therapie sei, dass die Menschen ein bewusstes Verständnis erlangen, Einsicht in ihre eigenen Probleme. Diese Therapeuten sind also eine Gruppe von Menschen, die das, was sie tun, ohne Wissen darüber tun, wie es funktioniert, und gleichzeitig glauben, der einzige Weg, im Leben wirklich weiterzukommen, bestehe darin, volles Bewusstsein darüber zu erlangen, wie die Dinge funktionieren. Als ich damit anfing, für das Handeln der Menschen im Bereich der Psychotherapie Modelle zu erstellen, fragte ich sie, auf welches Ziel sie hinarbeiten, wenn sie ein Manöver durchführen. Wenn sie sich zu einem Menschen hinüberbeugen und ihn auf eine bestimmte Art berühren oder wenn sie an einem bestimmten Punkt den Klang ihrer Stimme ändern? Und ihre Antwort war, oh, ich habe keine Ahnung. Ich sagte dann, also gut, Sie sind darin interessiert, mit mir zusammen nachzuforschen und herauszufinden, was das Ergebnis war. Sie sagten dann, natürlich nicht. Sie behaupteten, wenn sie bestimmte Dinge täten, um bestimmte Resultate zu erzielen, so wäre das etwas Schlimmes, genannt Manipulation. Wir nennen uns Modellbauer, Modellers. Was wir im Grunde tun, ist, wenig Aufmerksamkeit auf das zu richten, was die Leute sagen, dass sie tun, und viel Aufmerksamkeit auf das zu richten, was sie tun. Und dann bauen wir uns ein Modell von dem, was sie tun. Wir sind keine Psychologen und wir sind auch keine Theologen oder Theoretiker. Wir haben keine Ahnung von der wirklichen Natur der Dinge und wir sind nicht sonderlich daran interessiert, was wahr ist. Die Funktion der Modellbildung besteht darin, zu Beschreibungen zu kommen, die nützlich sind. Sollten wir also etwas erwähnen, das ihr aus einer wissenschaftlichen Studie kennt oder aus Statistiken, und es ist nicht genau richtig, denkt daran, dass euch hier eine andere Ebene der Erfahrung angeboten wird. Wir bieten euch nicht etwas an, was wahr ist, sondern nur Dinge, die nützlich sind. Wir wissen, dass unsere Modellbildung erfolgreich war, wenn wir systematisch zu den gleichen verhaltensmäßigen Resultaten kommen wie die Personen, von der wir das Modell erstellt haben. Und wenn wir anderen beibringen können, systematisch die gleichen Resultate zu erzielen, dann ist das ein noch zuverlässigerer Test. Als ich in den Bereich der Kommunikation eintrat, ging ich zu einem großen Symposium mit einem Publikum von 650 Menschen. Ein sehr berühmter Mann stand auf und gab das folgende Statement ab. Was Sie alle in erster Linie verstehen müssen, wenn es um Therapie und Kommunikation geht, ist, dass der erste essentielle Schritt darin besteht, mit dem Menschen, mit dem Sie kommunizieren, als Person in Kontakt zu treten. Nun, das überzeugte mich als irgendwie evident. Und jeder im Publikum sagte, genau, Kontakt machen. Das haben wir ja schon immer gesagt. Nun, er redete noch weitere 6 Stunden und sagte an keiner Stelle wie. Er erwähnte auch nicht eine spezifische Sache, die irgendeiner aus dem Publikum hätte tun können, die ihm hätte helfen können, entweder irgendwie zu dem Erlebnis zu kommen, einen anderen Menschen besser zu verstehen, oder ihm wenigstens die Illusion zu geben, er würde verstanden. Dann kam ich auf etwas, das aktives Zuhören genannt wird. Beim aktiven Zuhören paraphrasiert man alles, was der andere sagt, was bedeutet, dass man alles zerstört, was er sagt. Schließlich fingen wir an, unsere Aufmerksamkeit auf das zu richten, was Leute eigentlich tun, die sich wirklich abheben, die Zauberer sind. Wenn ihr Virginia Satir oder Milton Erickson bei ihren Therapien zuseht und zuhört, scheint es so, als könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Ich jedenfalls könnte mir nicht vorstellen, wie sie noch unterschiedlicher erscheinen könnten. Es wird auch berichtet, dass es grundverschiedene Erfahrungen sind, mit ihnen zusammen zu sein. Wenn man jedoch ihr Verhalten untersucht, die essentiellen Schlüsselmuster und Sequenzen dessen, was sie tun, so sind sie ähnlich. Die Muster, die sie benutzen, um die ziemlich dramatischen Dinge zu erreichen, derer sie fähig sind, sind nach unserer Auffassung sehr ähnlich. Was sie erreichen, ist das Gleiche. Aber die Art der Verpackung, so wie sie damit rüberkommen, ist grundverschieden. Das Gleiche gilt für Fritz Perls. Er war in Bezug auf die Anzahl der Muster, die er benutzte, nicht ganz so differenziert wie Satir und Erickson. Aber wenn er arbeitete, in einer Art, die ich als sehr potent und effektiv ansehe, benutzte er die gleiche Sequenz von Mustern, die auch im Vorgehen der beiden anderen auffindbar sind. Fritz arbeitete typischerweise nicht auf bestimmte Ziele hin. Wenn jemand gekommen wäre und hätte gesagt, ich habe eine hysterische Lähmung des linken Beins, so wäre er diese nicht direkt angegangen. Manchmal würde er dorthin kommen, manchmal auch nicht. Sowohl Milton als auch Virginia haben die Tendenz, unbeirrt auf die Erreichung eines spezifischen Ergebnisses hinzuarbeiten, was ich wirklich respektiere. Als ich lernen wollte, wie man Therapie macht, besuchte ich einen 4-wöchigen Workshop. Eine Situation, in der man auf einer Insel festsaß, jeden Tag derselben Art von Erlebnissen ausgesetzt, in der Hoffnung, sie irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Der Leiter hatte einen riesigen Erfahrungsschatz und konnte Dinge tun, die keiner von uns zustande brachte. Doch dadurch, dass er über Dinge sprach, konnten die Leute dort nicht lernen, sie auch zu tun. Als Intuitives oder wie wir meinen als Unbewusstes war sein Verhalten systematisch. Aber er hatte kein bewusstes Verständnis davon, wie es systematisch war. Das ist ein Kompliment für seine Flexibilität und für seine Fähigkeit zu erkennen, was funktioniert. Zum Beispiel wisst ihr alle sehr, sehr wenig darüber, in welcher Weise ihr fähig seid, Sprache hervorzubringen. Während ihr sprecht, bringt ihr es irgendwie zustande, komplexe syntaktische Strukturen zu kreieren. Und ich weiß, dass ihr dabei keine einzige bewusste Entscheidung fällt. Ihr geht dabei nicht so vor. Also gut, ich werde jetzt sprechen und nehme zuerst ein Substantiv in den Satz. Dann werde ich ein Adjektiv dazusetzen und dann ein Verb und ein kleines Adverb am Ende. Nicht wahr? Nur um etwas Farbe hineinzubringen. Und doch sprecht ihr eine Sprache, die Grammatik und Syntax besitzt. Regeln, die so mathematisch und explizit sind wie irgendein Kalkül. Es gibt eine Gruppe von Leuten, Transformationslinguisten genannt, die es fertiggebracht haben, Riesensummen von Steuergeldern und akademische Kapazitäten zu verwenden, um herauszufinden, welches diese Regeln sind. Sie haben bis jetzt noch nicht herausgefunden, was damit gemacht werden kann. Damit beschäftigen sich die Transformationsgrammatiker nicht. Sie sind nicht an der realen Welt interessiert. Und ich, der ich in ihr lebe, kann manchmal verstehen, warum. Wenn es um die Sprache geht, sind wir alle in der gleichen Weise programmiert. Die Menschen haben ziemlich oft die gleichen Intuitionen in Bezug auf die gleichen Klassen von Phänomenen in sehr, sehr unterschiedlichen Sprachen. Wenn ich sage, du, diese sieh mal verstehe Idee kannst, habt ihr eine ganz andere Intuition, als wenn ich sage, sieh mal, du kannst diese Idee verstehen, obwohl die Worte die gleichen sind. Auf der unbewussten Ebene gibt es einen Teil von euch, der euch sagt, dass einer dieser Sätze wohlgeformt ist in einer Weise, in der es der andere nicht ist. Unsere Aufgabe als Modellbauer besteht darin, für andere Dinge, die mehr praxisbezogen sind, eine ähnliche Aufgabe zu erfüllen. Unsere Aufgabe ist herauszufinden, was effektive Therapeuten intuitiv oder unbewusst tun, um dann Regeln daraus abzuleiten, die anderen gelehrt werden können. Nun, auf einem Seminar passiert es einem typischerweise, dass der Leiter sagt, das Einzige, was ihr wirklich tun müsst, um das machen zu können, was ich als großer Kommunikator mache, ist auf euren Bauch zu achten. Und das stimmt, falls ihr zufällig die gleichen Dinge in eurem Bauch habt wie dieser Leiter. Vermutlich ist das nicht der Fall. Es kann sein, dass ihr sie dort habt, auf der unbewussten Ebene. Aber ich denke, wenn ihr die gleichen Intuitionen wie jemand wie Erikson, Satir oder Perls haben wollt, müsst ihr ein Training durchlaufen, um zu lernen, ähnliche Intuitionen zu haben. Wenn ihr erst einmal durch eine Phase bewussten Trainierens gegangen seid, könnt ihr therapeutische Intuitionen haben, die so unbewusst und so systematisch sind wie eure Intuitionen in Bezug auf die Sprache. Wenn ihr Virginia Satir bei der Arbeit zuseht und zuhört, seid ihr konfrontiert mit einer überwältigenden Masse von Informationen. Die Art, wie sie sich bewegt, der Klang ihrer Stimme, die Art, in der sie andere berührt, wem sie sich als nächstes zuwendet, auf welchen sensorischen Reiz hin sie sich auf welches Mitglied der Familie bezieht, etc. Es ist wirklich eine überwältigende Aufgabe, zu versuchen, alles mitzubekommen. All die Dinge, die sie als Hinweise benutzt, wie sie auf diese Dinge reagiert und welche Reaktionen sie bei den anderen hervorruft. Gut, wir wissen nicht, was Virginia Satir wirklich mit Familien macht. Wir können jedoch ihr Verhalten in der Form beschreiben, dass wir zu einem von euch hingehen können und sagen, hier, nimm das, tue diese Dinge in dieser Reihenfolge. Übe es so lange, bis es zu einem systematischen Teil deines unbewussten Verhaltens wird. Und du wirst dahin kommen, fähig zu sein, die gleichen Reaktionen hervorzurufen wie Virginia. Wir überprüfen nicht, ob die Beschreibungen, zu denen wir gelangen, akkurat sind. Oder wie sie sich einfügen in neurologische Gegebenheiten oder in statistisches Material darüber, was ablaufen sollte. Alles, was wir tun, um in Erfahrung zu bringen, ob unsere Beschreibung ein angemessenes Modell dessen ist, was wir tun, besteht darin herauszufinden, ob es funktioniert oder nicht. Bist du fähig, in deinem Verhalten in effektiver Weise die gleichen Muster zu zeigen, die Virginia in ihrem zeigt, und die gleichen Ergebnisse zu erzielen? Wir werden hier Aussagen machen, die in keinem Verhältnis stehen zur Wahrheit oder dazu, was wirklich stattfindet. Was wir jedoch tatsächlich wissen, ist, dass das Modell, welches wir nach ihrem Verhalten erstellt haben, seither erfolgreich gewesen ist. Das Verhalten der Leute ändert sich, nachdem sie sich diesem Modell ausgesetzt und die Muster und Beschreibungen, die wir anboten, geübt haben. Es lässt sie in der gleichen Weise effektiv sein, in der Satire effektiv ist. Obwohl jeder persönliche Stil einzigartig ist. Wenn ihr lernt, Französisch zu sprechen, werdet ihr euch immer noch in der euch gemäßen Weise ausdrücken.